Seht, steigt dort über jenes Berges Rücken ein Haupt nicht, ein bewaffnetes empor. Ein Helm von Federbüschen überschattet. Der Nacken schon, der mächtige, der es trägt. Die Schultern auch, die Arme, Stahl umglänzt, das ganze Brustgebild. Oh, seht doch, Freunde, bis wo den Leib der goldene Gurt umschließt. Ha, wessen? Wessen? Träum ich, ihr Argiver. Die Häupter sieht man schon, geschmückt mit Blässen des Rossgespanns. Nur noch die Schenkel sind die Hufen von der Höhe Rand bedeckt. Jetzt, auf dem Horizonte, steht das ganze Kriegsfahrzeug da. So geht die Sonne prachtvoll an einem heitern Frühlingstage auf. Triumph, Achilleus ist's, der Göttersohn. Selbst die Quadriga führt er heran. Er ist gerettet. Naht er sich? Oh, sie! Was gibt's? Oh, mir vergeht der Atem, Hauptmann. So rede, sprich! Oh, wie er mit der linken vor über seine Rosserücken geht. Wie er die Geißel umschwingt über sie. Wie sie von ihrem bloßen Klang erregt der Erde Grund, die Göttlichen zerstampfen. Doch hinter ihm. Was? An des Berges Saum. Staub. Staub aufqualmend wie Gewitterwolken. Und wie der Blitz vorzog. Die ewigen Götter. Penthesilea. Wer? Die Königin. Ihm auf dem Fuß den Peleiden schon mit ihrem ganzen Tross von Weibern voll. So naht sie ihm? Naht ihm! Mit jedem Hufschlag schlingt sie, wie Hungerheiß, ein Stück des Weges, der sie von den Peliden trennt, hinunter! Bei allen hohen Göttern, die uns schützen, sie wächst zu seiner Größe schon heran! Und jetzt, der übermütige Rasende, er lenkt im Bogen, spielend noch! Gib acht, die Amazone wird die Sehne nehmen. Siehst du, sie schneidet ihm den Lauf! Hilf, Zeus, an seiner Seite fliegt sie schon, ihr Schatten groß wie ein Riese in der Morgensonne, er schlägt ihn schon! Doch jetzt urplötzlich reißt er... Das ganze Rossgeschwader reißt er plötzlich zur Seite herum! Zu uns her fliegt er wieder! Ah, der Verschlagene! Betrug sie! Hui! Wie sie, die Unaufhaltsame, vorbeischießt an dem Fuhrwerk! Prellt, im Sattel flieht und stolpert! Stürzt! Was? Stürzt die Königin und eine Jungfrau blind hinüber sie! Und eine noch! Und wieder! Und noch eine! Stürzen! Stürzen, Hauptmann! Wie in der Feueresse eingeschmelzt zum Haufen, Ross und Reiterinnen zusammen! Dass sie zu Asche würden! Staub ringsum, vom Glanz der Rüstungen durchzuckt und Waffen! Das Auge erkennt nichts mehr, wie scharf es sieht. Ein Knäuel, ein Verworrener von Jungfrauen, durchweht von Rossenbund. Das Chaos war das erste, aus dem die Welt sprang, deutlicher. Doch jetzt, ein Wind erhebt sich, Tag wird es. Und einer der Gestürzten rafft sich auf. Ah, wie sich das Gewimmel lustig regt. Wie sie die Spieße, sich die Helme suchen, die weithin auf das Feld geschleuderten. Drei Rosse noch und eine Reiterin liegen gestreckt wie tot. Ist das die Königin? Penthesilea, fragst du? Ob's die Königin? Dass mir den Dienst die Augen weigerten, dort steht sie. Wo? Nein, sprich! Dort, beim Kroniden, wo sie gestürzt, in jener Eiche Schatten. An ihres Pferdes Nacken hält sie sich, das Haupt entblößt. Seht ihr den Helm am Boden? Die Locken schwach hin, mit der rechten greifend wischt sie, ist Staub, ist's Blut, sich von der Stirn. Bei Gott, sie ist's! Unter Pelid? Ihn schützen alle Götter! Um drei Pfeilschüsse flog er fort und drüber! Triumph! Dort tritt Odysseus jetzt hervor. Das ganze Griechenheer im Strahl der Sonne tritt plötzlich aus des Waldes Nacht hervor. Odysseus und Diomed auch? Oh, ihr Götter! Wie weit noch auf dem Feld ist er zurück? Kaum einen Steinwurf, Hauptmann! Sein Gespann fliegt auf die Höhen am Skamandros schon, wo sich das Heer rasch ihn am Rande ordnet. Vor dem versammelten Argiverfürsten hemmt er den Lauf. Odysseus naht sich ihm. Vom Sitz springt er, der Staubbedeckte, nieder. Die Zügel gibt er weg. Er wendet sich. Er nimmt den Helm ab, der sein Haupt beschwert. Und alle Könige umringen ihn. Hier wälzt der ganze Jubelzug sich schon auf uns heran.